Bevor er am Morgen das römische Senatsgebäude verspätet betrat, war er von seiner Gattin Calpurnia inständig gebeten worden, an diesem Tag der Senatssitzung fernzubleiben. Doch Decimus Brutus, einer der Verschwörer gegen ihn, konnte den 56-jährigen Imperator überreden, sich über die Unheilsprophetie seiner Gattin hinwegzusetzen. Kaum hatte Cäsar auf seinem Sitz Platz genommen, drangen die republikanischen Verschwörer auf ihn ein, nicht ohne sich vorher überzeugt zu haben, dass ihr Todfeind keine Waffen bei sich hatte und keinen Panzer unter der Toga trug. Antiken Quellen zufolge wurde Gaius Julius Cäsar mit 23 Dolchstichen ermordet. Es waren die Iden des März, der 15. Tag des Monats, 44 vor Christus, heute vor 2052 Jahren. Schon in der Antike sehen die einen in ihm einen überragenden Feldherrn und klugen Staatsmann, die anderen einen machthungrigen Diktator. Seinen Anhängern galt er nach der Unterwerfung Galliens in den Jahren 58 bis 51 als Genie der Kriegsführung. Auch in der Auseinandersetzung mit seinem früheren Mitstreiter Pompeius ist er Sieger geblieben, zuletzt in der Schlacht bei Pharsalos, 48 vor Christus. Sein nächstes Ziel war ein Krieg gegen die Parther im Osten, aber nur 3 Tage vor seinem Aufbruch wird er ermordet. Die Nobiles, der römische Adel, lehnten die machtpolitische Spitzenstellung Cäsars ab, wie sie sich Januar 49 deutlich abzeichnete, als er mit seinen Soldaten gegen Senatsbeschluss den oberitalienischen Grenzfluss Rubico überschritt. Im nun beginnenden Bürgerkrieg taktiert Cäsar geschickt, hat großen Rückhalt in der Armee und weiß sich bei der breiten Bevölkerung durch Milde und Freigebigkeit beliebt zu machen. Seit 48 ist er faktisch Alleinherrscher. Seit 45 trägt er den Titel Imperator, der bei den späteren Kaisern erblich wird, und seit 44 ist er offiziell Diktator auf Lebenszeit. Es werden ihm sogar göttliche Ehren zugebilligt und der Monat Quinctilis wird nach seinem Namen in Julius, unserem Juli, umbenannt. Als Cäsar immer offener den Königstitel anstrebt und die Institutionen der alten Res Publica zugunsten eines monarchistischen Reichsstaates untergräbt, kommt es unter Brutus und Cassius zur Verschwörung der Republikaner. Nur 5,5 Jahre war Cäsar Alleinherrscher gewesen, in dieser Zeit nur 15 Monate in Rom anwesend. Sieger in den nun folgenden Parteikämpfen ist der junge Octavian, Cäsars Großneffe und Erbe. Mit der Seeschlacht bei Actium im September 31 erringt er den Sieg über Marcus Antonius und seine geliebte Kleopatra, die letzte Herrscherin aus dem ägyptischen Ptolemäergeschlecht. Der Bürgerkrieg ist beendet. Octavian, der als Kaiser Augustus in die Geschichte eingehen wird, ist Alleinherrscher und begründet das römische Prinzipat. Alle Cäsarmörder, über 60 an der Zahl, werden unter ihm verurteilt und getötet, wo immer man ihrer habhaft werden konnte. Schließen wir mit einer friedlichen Note. Cäsar verdankt die westliche Welt nicht nur aufschlussreiche historische Schriften an der Spitze der Bellum Gallicum, sondern auch die Grundlagen des modernen Kalenders. Der nach ihm benannte julianische Kalender nahm, nach ägyptischem Vorbild, anstelle des Mondjahres das Sonnenjahr an und setzte es auf 365 Tage und 6 Stunden mit Schalttagen fest. Das julianische Jahr begann mit dem 1. Januar 45 vor Christus. Allerdings war die Berechnung des Jahres um 11 Minuten und 14 Sekunden zu lang, so dass sich im Lauf der Jahrhunderte gegenüber dem astronomischen Jahr eine Differenz von mehreren Tagen herausstellte. Der Unterschied wurde erst 1582 mit dem gregorianischen Kalender Papst Gregors des 13. beseitigt.